Lob und Tadel, der Podcast, der aus Wien kommt. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich begrüße Judith. Judith Burkertz. Burkerthofer. Das S ist es, gell, das da nicht reinkommt. Judith Burkertshofer. Genau. Du bist freie Linguistin. Stimmt das? Linguistin kann man mit Sprachwissenschaft gleichsetzen? Ja, kann man eigentlich gleichsetzen. Also, ja. Judith Burkertshofer. Freie Linguistin. Frei bedeutet, du gehst... Momentan bin ich gar nicht so sehr freie Linguistin, als vielmehr angestellt an der Uni Wien, eben am Institut für Sprachwissenschaft und habe allerdings in den letzten Jahren als quasi selbstständige Wissenschaftlerin oder als selbstständige Projektpartnerin gearbeitet. Deine Themen sind Mehrsprachigkeit, Sprachbiografien, Macht und Sprache, Spracherwerb. Stimmt das so ungefähr? Ja, das stimmt so ungefähr. Also im Wesentlichen geht es immer darum, wie Sprecherinnen mit ihren Sprachen umgehen. Also immer mehr in mehrsprachigen Settings, sei es in Schulen, sei es in Medien, vor allem in freien Medien, sei es in ihren unmittelbaren Lebensräumen, also in ihren Familien, in ihren Biografien. Und dabei geht es natürlich immer auch um Macht oder darum, wie Sprachen in Beziehung stehen, wie Gesellschaft mit Sprache funktioniert. Es gibt keine private Sprache. Nein, es gibt schon private Sprachen, aber es gibt Sprache kann nie nur privat funktionieren. Ich denke, ich würde es mehr auf dem behalten. Natürlich gibt es private Sprache, also sei es im Austausch mit sehr nahen Personen oder sei es wirklich nur mit sich selbst. Im Tagebuch oder in Selbstgesprächen oder in einer sehr poetischen Funktion, wo Sprache mehr als eigenes Ausdrucksmittel, als Kommunikationsmittel gesehen wird. Aber sehr oft und meistens, wenn wir sprechen, ist es ja doch nicht nur privat. Das ist schon das Eigenwillige an der Sprache, dass sie einerseits so selbstformbar ist, wenn man sich selbst hinsetzt und seine Worte bildet. Und auf der anderen Seite wird sie ja irgendwo gelernt, die Sprache, und sie wird geformt. Ja, sie wird immer weiter geformt. Also ich denke, das ist ein ganz interessanter Punkt dran, dass man ja niemals davon ausgehen kann, dass Sprache fertig ist oder dass wir die gesamte Sprache fassen können. Na, das ist immer ein Prozess zu schauen, wie verhandelt wird, was als Sprache gilt, sei es welche Ausdrücke, sei es welche Sprachen. Auch gerade in mehrsprachigen Settings ist es ein beständiges Aushandeln, welche Sprachen erlaubt sind oder willkommen sind oder erwünscht. Aber das sind nicht unbedingt die Gesetze der Straße, die die Sprache da formen. Die Sprache wird auch in Sprachgesetzen jetzt nicht vielleicht offensichtlich gemacht, aber was darf in einer Schule geredet werden, wenn jemand sagt, hier wird Deutsch gesprochen, dann ist es ein Sprachgesetz. Ja, also wir sprechen von Sprachregimes meistens, um eben zu schauen oder zu beschreiben, wie diese Regelungen zusammenwirken, also wie so ausgesprochene Regelungen wie hier wird nicht bretonisch gesprochen und oder let's speak English please, gemeinsam wirken mit so Blicken, wenn jemand beginnt zum Beispiel Dialekt zu sprechen oder wenn jemand vielleicht einen sehr familiären Tonfall verwendet, dann wird man sehr schnell zum Schweigen gebracht. Nicht unbedingt dadurch, dass es explizite Regelungen gibt, sondern dadurch, dass das Gegenüber vielleicht irritiert ist oder nicht darauf reagiert. Und das funktioniert sehr gut, weil wir von klein auf, und das gehört vielleicht jetzt zum Spracherwerb, darauf trainiert sind, auf die Reaktionen auf unsere Sprachen zu reagieren. Wir lernen ja Sprache, indem wir schauen, wie andere darauf reagieren. Und wenn wir an Kinder denken, die ausprobieren, wie Schimpfwörter funktionieren und dann die Blicke der Eltern, die sagen, ich weiß, ich darf nicht darauf reagieren, aber ich würde gern sagen, das passt hier nicht her. Genau so, auch das ist ein Verhandeln von Sprache, von was passt an den Tisch oder was passt nicht an den Tisch. Das erklärt vielleicht, dass Sprache so mit Emotionen besetzt ist. Weil man ja, wie merke ich denn, ob wer reagiert? Auf jeden Fall. Ja, und ganz oft ist es einfach wirklich, wer, mit wem man dadurch ins Gespräch kommen kann. Oder wer das Gespräch oder diesen Versuch der Kommunikation abbricht. weil man zum Beispiel die falsche Sprache verwendet hat oder die falsche in diesem Moment, weil in einem anderen Kontext oder vielleicht einen Moment davor oder danach wäre diese Sprachform die richtige gewesen. Also ich denke, wenn wir überlegen, wie schnell wir auch Sprachformen wechseln zwischen den Personen, wenn wir sie mit Angehörigen der eigenen Familie, mit jemand auf der Straße, mit möglicherweise Touristen, die wir irgendwo treffen, wie schnell wir verstehen, welche Form jetzt angebracht sein könnte. Das ist einfach ein großer Lerneffekt auch, dass wir das können. Und wir üben es immer weiter mit jeder Person, die wir treffen. Üben wir, welche Sprachform die angemessene ist und welche fürs Radio die angemessene ist oder welche für einen Artikel. Und angemessen heißt erfolgreich. Ja, verkürzt ja. Also erfolgreich ist so schwer zu sagen. Ja, ja. Es wird immer wieder gesagt, in der Schule, in der Volksschule, wenn man reden kann als Kind, wenn man die Worte hat, dann ist das wesentliche Kriterium für soziales Mitmachen, soziale Stabilität. Und wenn man nicht reden kann, hat man echt Probleme. Ja, ich denke, es hat zwei Komponenten. Das eine ist das Reden können, also das Wissen, was man ausdrücken will und mit dem Hinweis, dass man sich ja nicht nur in Worten ausdrücken kann, sondern auch sie in Gebärden oder in anderen Sprachformen. Und das andere ist das Gehörtwerden, das glaube ich mindestens so wichtig ist. Also das, und wir erleben ja leider immer wieder oder oft, dass Kinder wohl in den Schulen ankommen und wissen, was sie gern sagen würden. Und die Worte haben das zu sagen und dass niemand da ist, der sie in dieser Sprache versteht oder dass niemand da ist, der sie hören möchte. Und das ist, denke ich, mindestens so ein großes Problem, wie quasi nicht die adäquate Sprachform schon mitzuhaben. Und ich denke, es würde nicht sagen, Generationen von österreichischen Schülerinnen haben sich damit auseinandergesetzt, dass zum Beispiel ein Dialekt in der Schule als unangebracht kritisiert worden ist. Und ich denke, das ist nach wie vor vielleicht jetzt nicht in Wien ein sehr großes Thema, aber durchaus ein Thema. Und umso mehr, wenn Kinder mit anderen Sprachen in die Schulen kommen und mehr oder weniger vom ersten Tag oder mittlerweile schon sogar schon aus dem Kindergarten vermittelt bekommen oder verstehen, dass das die falsche Sprache ist. Und oft genug, dass es nicht nur die falsche Sprache ist, sondern dass es eigentlich keine Sprache ist. Bei uns war es noch umgekehrt, als ich bin in Braunau in die Schule gegangen und ein Mädchen hat dieses Hochdeutsch gesprochen. Ja. Und wir haben die ausgegrenzt. Die war echt nicht von uns, war nicht eine von uns. Mittlerweile hat sich das umgedreht und wenn ich jetzt nach 20 Jahren zurückkomme nach Braunau aufs Land von Wien, bin jetzt in Wien schon lange, dann denke ich mir, pfah, die reden alle so komisch. Da hat sich wirklich jetzt reden wirklich die alle dieses Hochdeutsch von dem einen Mädchen. Wirklich? Und jetzt bin ich mit meinem Dialekt, wenn ich da draußen weitermache, ich fühle mich da draußen außerhalb. Ja. Wegen der Sprache. Das ist interessant. Früher war ich mit meinen Kollegen, da waren die anderen außerhalb. Ja, ich denke, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie sehr sie diese Verhandlungen auch verändern. Also wie. Aber auf 20 Jahre hat der ganze Landstrich seine Farbe gewechselt. Ja, ich glaube. Dieses Hochdeutsch, das eben. Ja, in ganz vielen Worten ist es bemerkbar, in der Art zu reden, ist ganz schwierig für mich. Ja, es gab ja früher immer die große Befürchtung, dass die Kinder übers Kabelfernsehen nur mehr den deutschen Dialekt lernen. Ja, ja. Vor allem in den abgelegenen Gegenden, wo es, also ich glaube, ich weiß nicht nur jede Linguistin, aber die meisten haben irgendwie Anekdoten von Bauernkindern, die plötzlich Hochdeutsch oder deutschländisches Deutsch sprechen und niemand weiß so richtig woher. Und natürlich ist das Fernsehen schuld. Also. Im Inntal auf der Nordkette, da haben die Leute schon Lindenstraße geschaut und auf der Südkette, wo keine Sicht zum Satelliten ist, nicht. Da waren sicher Unterschiede. Genau. Also das sind, denke ich, einfach so Einflüsse auf die Sprache und auch vor allem auf die Bewertung von Sprachen. Also wenn es plötzlich cooler oder besser angesehen ist, Hochdeutsch zu sprechen, weil das nicht verbunden wird mit möglicherweise der direkten Umgebung oder auch weil es eine Zuflucht sein kann oder so ein Sehnsuchtsort, wenn man jetzt die großen Worte dafür wählen will. Ich denke, das ist was, was nicht zu unterschätzen ist, dass wir ja auch Sprachen uns aneignen, weil sie mit Wünschen verbunden sind. Wie? Wünsche an wen? Wünsche an ein zukünftiges Selbst, wenn man vielleicht in der Diktion bleibt. Also die Motivation zu sprechen oder zu interagieren oder sich sprachliche Ressourcen anzueignen, hängt ja an ganz verschiedenen Dingen. Und was unglaublich gut funktioniert immer, ist natürlich der Wunsch, mit jemand zu kommunizieren. Nicht umsonst lernen Kinder so gut die Sprache ihrer Eltern, nicht umsonst lernt man vielleicht mit Lebenspartnern, Lebenspartnerinnen besonders gut neue Sprachen, weil die Motivation so groß ist, das zu tun. Und ähnlich funktioniert es mit so Imaginationen, wo man selbst in einer anderen Sprache sein könnte. Es ist ganz interessant, dass schon Kinder oft so Vorstellungen haben, in welchen Sprachen sie gern einmal sprechen möchten, wenn sie groß sind. Und die meisten Erwachsenen, und es ist zugegeben eine Frage, über die man vielleicht seltener nachdenkt oder die so im Alltag jetzt nicht die wichtigste ist in der Frage, welche Sprachkenntnisse hat man schon, die aber ganz wichtig ist für wo sieht man sich irgendwie, dass ganz viele eben Kinder und Erwachsene so Wunschsprachen haben oder so Vorstellungen von sich, wie sie wären, wenn sie in einer anderen Sprache sprechen würden. Das ist ja ganz, und es bringt vielleicht ein bisschen zurück zu diesem Poetischen oder zu diesem Eigenen, zu diesem Konstruktion von Identität, auch über die eigenen Sprachen. Dass man so ein Bild mit Sprachen verbindet oder auch mit Sprecherinnen dieser Sprachen und sich so wahnsinnig gern in dieses Bild einschreiben möchte. Und es funktioniert gut. Also es ist tatsächlich ein sehr erfolgreicher Motivator, um sich Sprachen anzueignen, um sich auszuprobieren in was Neuem. Und ist denn nur der Satz gemeint, die Worte oder auch wie es klingt? Ah, das sind meistens ganz unterschiedliche Dinge, die da zusammenspielen. Also das sind vor allem auch nicht nur sogenannte sprachliche Aspekte drinnen. Also es ist natürlich oft so Dinge wie Satzmelodie, oder bestimmte Lieblingswörter. Tatsächlich, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich möchte diese Sprache lernen, weil diese zwei Wörter so unglaublich schön klingen oder so lustig klingen oder so ein schönes Bild machen. Also Metaphern bieten sich natürlich da auch sehr an. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass wir Sprache immer mit ihrer sozialen Umgebung verbinden. Also die Vorstellung von einer bestimmten Sprache ist ganz schwer zu trennen von der Vorstellung von Sprecherinnen dieser Sprache. Und das mögen momentan Sprecherinnen sein, das mögen aber auch Sprecherinnen von vor 1000 Jahren sein. Also diese historische Imagination von, das ist nicht, jetzt nicht mal nur an Latein zu denken, aber an etwa die keltischen Sprachen, wo man so die Blüte hat irgendwie vor langer Zeit, aber die Imagination, diese die Vorstellungen so bildhaft oder so wirksam sind, dass die nach wie vor funktionieren. Und sie sind ja genau das, sie sind genau diese Imaginationen. Es geht ja weniger darum, das dann in der Realität zu erproben. Es geht ja wirklich darum, das quasi als eigenes zu sehen oder sich vorzustellen, im besten Sinn. Was ich gemerkt habe, und das bestätigt das wahrscheinlich, ich bin im Land aufgewachsen, Dialekt als Standardsprache und irgendwann war es dann wirklich so, wenn man in die Stadt studieren geht, nach Wien, und da war dann diese Radiosprache, dieses Hochdeutsch, die gemäßigte deutsche Bühnenlautung, Zugang zu dieser ganzen Radiolandschaft. Wenn man den Zugang drauf hat, geht's los. Dann kann man senden. Mhm. Es gibt zu so Vorstellungen von Mediensprache gibt es ja ganz interessante Untersuchungen auch, und es gibt auch, es ist immer wieder erstaunlich, wie stark dieses Bild ist von was eben zum Beispiel Mediensprache sein kann. Und das Problem bei dieser ganzen Sache ist jetzt, dass wenn ich einen Beitrag mache und im Studio dieses Manuskript liest, dann ist es kein Problem, in dieser Radiosprache das zu machen. Mhm. Aber wie komme ich zu den Tönen für diesen Beitrag? Ich muss durchs Land fahren und mit Leuten reden. Wie rede ich mit denen? Also da gibt es dann diese Mischsprache zwischen Radio, Deutsch und Dialekt, aber manchmal ist es einfach notwendig, dass man ein Interview im Dialekt führt, weil man sonst nicht zu den Inhalten kommt, weil die Leute einfach in einer Hochsprache gefragt völlig andere Antworten geben, wie wenn sie im Dialekt gefragt werden. Und dann muss man das aber wieder übersetzen in sein Manuskript, und da sind die beim Radio ganz peinlich berührt, wenn von mir ein Fetzen Dialekt drinnen bleibt. Sie sagen, das klänge peinlich. Das passt nicht zur Vorstellung. Mhm. Aber für mich klingt es nicht peinlich. Und ich höre nicht, was sie stört. Ich höre aber sehr wohl, wenn zum Beispiel der Peter Rapp in der Brieflos-Show Dialekt mit den Leuten spricht. Dann verstehe ich, dass meine Redakteurin sagt, das klingt anbiedernd. Bei mir selbst höre ich es aber nicht. Ich finde, es klingt überhaupt nicht anbietend. Das ist ja auch gar nicht so gemeint. Ja. Ich denke, die Idee, auch personensprachlich entgegenzukommen im Sinn von Anbiederung oder in diesem vorauseilende Wortwahl, die vielleicht besser verstanden wird oder leichter verstanden wird. Und ganz oft macht man das ja, indem man zum Beispiel Sprache vereinfacht, weil man das Gefühl hat, das Gegenüber kann nicht so schnell folgen oder hat vielleicht bestimmtes Fachvokabular nicht oder so. Die Baustellensprache. Genau. Und genau das funktioniert ja auch so mit diesem Dialekt, Standardsprache. Und interessanterweise in beide Richtungen, weil ja ganz viele Dialektsprecherinnen in die Standardsprache wechseln, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, das Gegenüber spricht nicht denselben Dialekt oder wird es nicht verstehen, weil ist ja nicht von hier. Und da mag das Nachbardorf ausreichen als Referenz für nicht von hier. Und das Radio, dieser Fokus auf Sprache als Medium, das hängt, glaube ich, wirklich davon, dass öffentlich-rechtliche Medien im Speziellen so lange diese Standardisierungsfunktion hatten. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass es neben der Schule, die das ganz stark immer oder seit mittlerweile mehreren Jahrhunderten hat, dass wirklich die staatlichen Medien oder eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz stark verbreiten, was richtige und anerkannte und sozialen Aufstieg versprechende Sprachformen sind. Und interessanterweise setzt sich das so weit durch, dass selbst in den freien Medien, sei es in Podcasts, sei es im freien Radio, die Vorstellungen, was ist adäquate Radiosprache, sich ganz stark orientieren an genau diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im Speziellen an Ö1. Du hast in diesen freien Medien geforscht und du hast dir die Sprache angeschaut, die dort verwendet wird. Das war die Zeit, beginnend in den späten 90er Jahren, als die Radiolandschaft frei worden ist. Dass es auch wirklich freie Radiostationen gibt. Und die haben dann alle Ö3, Ö1, Ö-Regional kopiert, oder wie? Nein, gar nicht. Also es ist interessant zu beobachten, dass also seit dem Ende des Radiomonopols die Nutzung dieser freien Radios hat ja ganz stark immer politische Aspekte gehabt. Wir müssen auch, glaube ich, reden, frei, da gibt es so praktisch die Privatsender sind da jetzt nicht gemeint, 88.6 und Antenne und wie sie heißen, die freien Radios im Sinne von freie Gruppen, die Zugang zu Radio haben, Radio Orange und… Ja, genau, also ich würde jetzt ausgehen von so einer Dreiteilung, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, kommerzieller privater Rundfunk und nicht kommerzieller privater Rundfunk. Und nicht kommerzieller privater Rundfunk wäre das, was in Österreich als freie Radios bezeichnet wird. Das heißt, es sind im Normalfall Vereine, die als Verein diese Sendelizenzen innehaben. Die es gibt eben seit 1998 mittlerweile in verschiedenen, also jetzt gibt es, glaube ich, 15, wenn ich mich nicht täusche, quer über Österreich, haben alle Lokallizenzen. Und die Idee war, dass es ganz stark darum ging, die Meinungsvielfalt durch diese Sender zu erhöhen, also Gruppenzugang zu Radio zu verschaffen oder Zugang zu dieser öffentlichen Stimme, die den bisher in den bestehenden Medien nicht hatten oder die sehr stark unterrepräsentiert waren. Mit dem Effekt, dass es einerseits politische Gruppen waren, die das ganz stark genutzt haben und andererseits auch ganz verschiedene Sprachgruppen, weil es die einzige Möglichkeit war und eigentlich auch meistens immer noch ist, in Türkisch Sendung zu machen. Oder in Radio Agora in Kärnten. Genau, Agora ist ein bisschen ein Sonderfall, weil ja eigentlich das öffentlich-rechtliche durchaus, also das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen durchaus die Verpflichtung hat, in Slowenisch zu senden und Agora quasi das freie Radio auch in Slowenisch und Deutsch und anderen Sprachen sendet. Also das ist in dem Sinn in Österreich ein bisschen ein Sonderfall, weil es in die Minderheiten, und zwar in die Sprachminderheitenregelung geht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Wien bei Radio Orange bleiben, da waren eigentlich dann wenig überraschend sogenannte fremdsprachige Gruppen damals mit bei den ersten, die Radio gemacht haben. Und was ich mir angeschaut habe in dieser Untersuchung, da ging es um junge Radiomacherinnen, also so zwischen 17 und 25, und ihre Idee von Radio, und zwar genauer ihre Idee von Radiosprache. Und da war das Interessante, dass sie herausgestellt hat, dass sie, wenn sie anfangen, Radio zu machen, sehr stark von dieser Ö1-Radiosprache oder von dieser sehr korrekten, sehr standardnahen, sehr gemäßigten Bühnenaussprache geprägt sind. Und mit der Gewohnheit ans Medium, mit dem Finden des eigenen Sendekonzepts, Ausdrucks, auch so Erfindung einer eigenen Sprachform einhergeht. Also das ist quasi die Freiheit, die das freie Radio in dem Sinn bietet, nämlich genau nicht die Sprache zu reglementieren. Sowas ist, was eigentlich erst ab einem gewissen Zeitpunkt genutzt werden kann, weil vielleicht auch, und über die Begründungen ist natürlich schwer zu spekulieren, aber weil sicher auch die Medien in der Form sehr prägend sind. Und es mittlerweile hat sich es vielleicht geändert, aber es zum Zeitpunkt der Untersuchung halt einfach auch noch keine Kinder und Jugendlichen gab, die vorrangig mit freien Medien aufgewachsen sind. Also möglicherweise ändert sich das, oder sicher ändert sich das, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel die BBC mittlerweile regionale Färbungen zulässt oder fördert oder darin irgendwie einen Bezug zur Region sieht. Und mal sehen, wie sich das in Österreich entwickelt. Kann schon sein, dass sich das auch aufweicht oder dass diese Idee von komplett standardisierter Radiosprache sich nicht mehr so lang aufrechterhalten lassen wird. Das ist ja möglicherweise eine Bewusstseinsfrage. Wenn ich ein Verlautbarungsmedium bin und ich bin ein Verlautbarungsmedium, weil mein Bewusstsein sich noch nicht ins Freie entwickelt hat, dann werde ich diese standardisierte Sprache zu kopieren versuchen. Und wenn ich aber als freier Radiomacher diesen Bewusstseinswechsel vollzogen habe, dass ich eben kein Verlautbarungsmedium bin, sondern eine Stimme, dann geht es vielleicht ins Individuelle. Das kann sicher sein, wobei diese, also sehr interessante Überlegung hinter diesem Verlautbarungsmedium, dass man annimmt, dass standardnahe Sprache besser verstanden wird. Das ist ja eine von den ganz mächtigen Vorstellungen, die wir uns über Sprache machen. Das ist ja nicht so, dass das so ist. Und das ist falsch, oder wie? Nein, ich würde nicht sagen, es ist falsch, aber es ist möglicherweise, also Sprache funktioniert komplexer, als sagen zu können, es gibt eine Sprachform, die besser verstanden wird. Wenn wir uns anschauen, mit welchen Vorkenntnissen oder mit welchen Sprachkenntnissen Personen an Medien herangehen, dann gibt es sicher große Teile der Bevölkerung, für die die Ö1-Sprache, um jetzt irgendwie bei diesem Namen zu bleiben, nicht das am einfachsten Verständliche wäre, die sie zum Beispiel mit einer vielleicht auch dialektnahen, aber vielleicht auch einfach weniger gehobenen Umgangssprache leichter tun würden. Für die ist zum Beispiel die Satzlänge zu lang sein wird, für die das Fachvokabular vielleicht zu elaboriert ist, denen auch die Hörgewohnheit vielleicht fehlt. Dementsprechend gibt es ja auch das Bündel an verschiedenen Radiostationen, die sehr unterschiedliche sprachliche Varietäten verwenden. Aber wäre da nicht die Aufgabe von so einem überregionalen Sender, eine Sprache zu verwenden, die eben der Wirklichkeit nahe kommt, dass es eben sehr viele Leute gibt, die nicht deutsche Muttersprache haben und dann doch wieder ein standardisiertes Deutsch anbieten, das halt potenziell auch im Tiroler Seitental verstanden wird, aber genauso im Burgenland oder jemanden, der aus einer afrikanischen Sprachregion kommt. Also damit Dialektansätzen herumdüdeln auf Ö1? Nein, ich denke, man muss einfach auch sehen, dass es zwischen dem gemäßigten Bühnendeutsch und dem Dialekt oder einem spezifischen Dialekt ein sehr breites Kontinuum gibt. Aber das wird aktiv nicht bedient, genutzt das oder eingesetzt beim offiziellen Radiosender Österreichs, Ö1? Zumindest meines Wissens noch nicht. Also es wird wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es sehr stark in den Off-Air-Aktivitäten eingesetzt wird. Dass dazu dient, Dinge auszuhandeln, Vereinbarungen zu treffen etc. Ja, absolut. Aber das sehr stark und man, das hast du ja sicher aus eigener Erfahrung, irgendwie dieser Moment, sich vor das Mikrofon zu setzen, diesen Sprachwechsel macht und zwar diesen Sprachwechsel auch macht für Personen, die eigentlich relativ gut akklimatisiert sind in einer gehobenen Umgangssprache oder in einem gehobenen Standarddeutsch. Dass es trotzdem diesen Moment gibt, sich vor ein Mikrofon zu setzen und sich zu überlegen, wie gesprochen wird. Absolut. Das ist. Und vorher reden alle ihre Sprachen, ob Dialekt oder Wienerdeutsch oder es ist immer ganz nett in der Redaktion, wenn wer aus Vorarlberg dabei ist. Aber das wird wirklich dann als Stärke eingesetzt, also diese verschiedenen Sprachfärbungen in der Akquisition der Inhalte und in den Zugängen. Also das volle Programm, jeder hat seinen Stil. Ich kann reingehen in die Innviertler Landwirtschaft und oder noch ins Waldviertel zum Straßenmeister und ich bringe das Zeug herbei. Dadurch, weil ich eben diese Dialektsprache drauf habe. Aber es ist weggewischt dann im Senden. Ja. Also es ist einfach ein Teil von der Verarbeitungstradition. Ja, ist das furchtbar? Nein, natürlich ist das nicht furchtbar. Also ich denke, es passiert ja ganz früh an Bearbeitung, bis quasi ein Radioinhalt tatsächlich im Radio ausgestrahlt wird. Ja, jede Menge. Und ein Teil von dieser Bearbeitung, also genauso wie die Auswahl, welche Inhalte werden zu hören sein, bis zu welche Personen werden zu hören sein, bis zu in welche Reihenfolge. Und irgendwo auf diesem Weg passiert natürlich auch diese sprachliche Anpassung, Standardisierung, auch in ein Formatbringung. Also ich denke, es hat ja mindestens so viel damit zu tun, welche Formate erwartbar sind im Radio. Dass es eben selten lange Interviews gibt, in denen man die Redakteure oder Redakteurinnen überhaupt nicht hört und dass es öfter präzise Fragen und präzise Antworten gibt, ist auch ein Teil davon, wie Radiosprache funktioniert. Die dann oft einseitig nachgestellt werden. Also wenn meine Frage nicht gut klingt, dann werde ich sie im Studio noch einmal nachsprechen und klingt dann echt souverän. Genau. Und genau das ist ein Teil von wie wir ja auch lernen, wie Radiosprache funktioniert. Besonders schön, ich war mal in Tirol, in irgendeinem Seitental und bin in die Heuwiese, in die Steile reingegangen, dort war ein Bauer und der hat erzählt, was er von der EU-Agrarförderung hält. Und er hat Hochdeutsch begonnen und hat Französisch geendet. Also das kann nur Französisch gewesen sein, ich spreche nicht Französisch, aber einfach von Duktus, von der Sprachmelodie hat sie dir in einen Gesang hineingeredet, der dann echt auf geendet hat in einer unverständlichen, aber wahrscheinlich französischen Sprache. Kann natürlich nicht sein, aber es war wirklich wie einen Regler, den man raufschiebt von Hochdeutsch auf Dialekt im Ötztal. Ja. War eins der schönsten Stücke, die jemals im Radio gespielt worden sind von mir. Das glaube ich. Und aufgehört hat er dann, und das ist unredlich. Aber das habe ich jetzt schon sehr eingedeutscht. Das hat ihm echt nicht gefallen, dass man die Kälber abschlachten muss, die Herodesprämie. Ja. Und das war aber echt nur mit der Wut im Bauch möglich. Sonst war er bei Hochdeutsch geblieben. Ja. Ich denke, es ist ja ganz interessant, also als Straßenbeobachtung zu schauen, wie Personen ihre Sprache verändern, wenn sich die Emotionalität verändert. Also sei es, weil sie wütend werden oder ungehalten, ja, ja. Sei es, weil sie sehr betroffen oder traurig oder überwältigt sind. Oder weil sie kochen. Weil beim Kochen kann es sein, dass also die Leute... wenn sie sehr emotional kochen, kann das natürlich sein. Ich bin mit einem Busfahrer mal von Salzburg nach St. Wolfgang gefahren. Der hat so Hotelgäste gebracht. Ich hab geglaubt, er ist ein Pole, hat nur gebrochen Deutsch gesprochen. Bin dann aber draufgekommen, das war einer aus St. Wolfgang, der Hochdeutsch gesprochen hat. Und auch ganz hartnäckiges Dialektreden dann in der Rezeption im Hotel in St. Wolfgang hat nicht dazu geführt, dass ich nicht Hochdeutsch angesprochen worden bin, dann von der Rezeption. Und ich habe hartnäckig, und mein Dialekt unterscheidet sich nicht sehr von dem in St. Wolfgang. Und ja, okay. Ja, möglicherweise. Ja, stimmt schon. Da sind schon einige Berge dazwischen vom Innviertel. Aber praktisch hartnäckig hätte ich versucht, Dialekt zu reden, und hartnäckig wurde ich dann auch in einem sehr schönen Hochdeutsch, eben weil es geübt war, angesprochen. Da fühlte ich mich ausgegrenzt. So empfindlich sein brauche ich nicht zu sein, meinst du? Naja, ich denke, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stark und so Zuordnungen von Sprache, sei es als Erwartungen, welche Sprachen wir eigentlich können sollten, oder sei es als Erwartungen, welche Sprachen wir natürlich nicht können, wie sehr uns die treffen im Innersten auch. Ja, schon. Und wie sprachlos uns die lassen in der Aushandlung dessen. Es ist ganz schwer zu sagen, sprechen Sie mit mir in einer anderen Sprache. Mhm. Das lassen Sie kaum, würde sagen, sozial akzeptiert machen. Aber diese Situation haben ja Schüler in der Volksschule, die aus einer nicht deutschsprachigen Muttersprachenumgebung dorthin kommen. Genau in der Situation sind sie. Genau, und zwar sind sie sogar doppelt in der Situation, weil auf der einen Seite kommen die meisten ja mittlerweile aus mehreren Jahren Kindergarten und aus einer deutschsprachigen Umgebung. Das heißt, Deutsch ist im Normalfall zumindest gleich stark wie die jeweilige Muttersprache. Und ist im Normalfall auch die gewohnte Sprache für institutionelle Umgebungen, wie zum Beispiel Kindergarten oder Schule. Eine Volksschullehrerin hat jetzt erzählt, dass das verpflichtende Kindergartenjahr sprachlich sehr viel bringt. Sie merkt große Fortschritte. Gut. Also gut, dass es was bringt, gut, dass sie es merkt. Ich würde fast so weit gehen, das zu sagen, es wurde auch so weit beworben, dass man die Unterschiede jetzt merken muss. Also dass der Diskurs darüber, wie sinnvoll das ist, jetzt auch bei den Lehrenden oder auch bei den Kindergärtnerinnen da zumindest dazu geführt hat, dass man vielleicht aufmerksamer ist für die Fortschritte, die Kinder in einem Jahr machen und die Kinder in unterschiedlichen Klassen immer wieder machen. Ich spüre schon, wir sind da jetzt in einem politischen Thema, gell? Ja, durchaus. Sprache ist immer politisch. Also so privat kann das gar nicht sein. Das ist einfach dadurch, dass es auch gesellschaftlich verhandelt wird. Ja, aber wieso ist es politisch? Sprache an sich? Die Sprache in der Volksschule. Immer. Es gibt viele verschiedene, wenn es unterschiedliche Größen der Kinder gibt, wird man unterschiedliche große Schulmöbel bauen. Es gibt wirklich, also Sessel nicht Nummer 1, Sessel Nummer 10. Naja, im Idealfall. Ja, im Idealfall. Also, schon, aber immer, die Sesselgröße ist echt kein politisches Thema. Ja, soll es denn Sprache sein? Wir werden nicht drum herum kommen. Also Sprache ist ja nicht nur in der Schule ein politisches Thema. Insofern, glaube ich, ist es ein illusorisch vielleicht, sich zu wünschen, dass Sprache in der Schule kein politisches Thema ist. Natürlich ist es ein politisches Warum? Thema. Es ist wo ist so, da die Politik? Wo steckt sie da rein? Worum geht es da? In dem, welche Vorstellungen wir uns von Gesellschaften machen, nämlich im Sinn von, über welche Sprachkenntnisse sollte diese Gesellschaft verfügen, welche Fähigkeiten sind wichtig, um sich im Leben zu orientieren. All das sind politische Entscheidungen. Welche Chancen, welche politischen Also oder welche Bildungschancen wollen wir quasi den Volksschulkindern zur Verfügung stellen oder für welche fühlt sich die Gesellschaft als Großes zuständig? Das sind politische Entscheidungen, davon auszugehen, dass Volksschule dazu dient, Basiskenntnisse im Lesen und Schreiben zu erwerben und nach 5 Jahren zu enden, um Kinder auf Bauernhöfe zurückzuschicken, wo sie dann arbeiten werden, ist eine andere politische Entscheidung, als sie darauf vorzubereiten, dass 50% der Kinder in ein Gymnasium gehen werden oder hoffentlich alle Kinder in weiterführende Schulen. Es erfordert unterschiedliche Zugänge oder es erfordert unterschiedlichen politischen Willen. Es erfordert einfach ganz, um es banal runterzubrechen, es ist politischer Wille, für welche schulischen Veranstaltungen oder für welche schulischen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es ist, ob die gesunde Jause oder Bewegung und Sport oder Sprachkurse oder Sprachunterricht oder Sprachförderung finanziert werden, ist eine politische Entscheidung. Das ist ja, aber wo ist da manchmal die Sprache? Unverständlich, aber es ist so. Aber wo ist da die Sprache der wesentliche Faktor? Ich meine, natürlich Geld für Betreuungslehrerinnen, die in der Muttersprache Schüler fördern, in Förderstunden oder auch parallel zum Unterricht, das kostet Geld. Ja, wenn ein Mathematikerkind schlecht ist, wird es auch Geld kosten an Betreuungslehrer. Aber warum ist Sprache die Schlüsselangelegenheit? Also ich weiß es, es leuchtet ja schon irgendwo ein, nicht? Aber wo siehst du das? Ich denke, ein bisschen ist Sprache aus Tradition die Schlüsselfunktion. Als Tradition, das heißt, wenn ich sprachliche Landschaft habe in meiner Volksschule, in meinem Bezirk, dann möchte ich die beibehalten. Na, ich hätte es jetzt eher von der Seite gesehen, wenn ich traditionell gelernt habe, dass Sprache eines der sogenannten Probleme von Schule sein kann, dass also Lernen nur in einer Sprache zum Beispiel funktionieren kann, dann wird mich das sehr aufmerksam machen auf alle Probleme, die es möglicherweise gibt, und ich werde viele von denen eigentlich mit Sprache in Verbindung bringen, selbst wenn es möglicherweise genauso weit hergeholt ist, wie ob das Kind auf einem Vierersessel sitzt oder auf einem Fünfersessel. Also Sprache als Sündenbock. Genau. Oder sprachlicher Hintergrund auch als Sündenbock. Also es ist durchaus so, dass es eine Zeit lang sehr üblich war, oder es ändert sich langsam, Gott sei Dank, dass versucht wurde, auch erfolgreich möglicherweise soziale Probleme auf Sprachprobleme zu reduzieren, das, was ich jetzt pädagogische Probleme nennen möchte, auf Mitsprachproblemen zu rechtfertigen, einfach weil es dafür eine Zeit lang auch Unterstützung gab. Politische Unterstützung. Politische Unterstützung und finanzielle Unterstützung, und das ist immer ganz schwer zu trennen. Also solange ich Förderstunden bekomme für sprachliche Probleme, werde ich ein Interesse daran haben, sprachliche Probleme zu sehen, weil ich dafür Lösungsmöglichkeiten in die Hand bekomme. Wenn Bewegungsmangel die neue Sprache ist, dann werde ich Geld für neue Sessel bekommen. Werde oder ich halt, Bewegungsmangel sehen, wo Kinder Lernschwierigkeiten haben. Das ist völlig normal. Wir üben alle, und Haltungsschäden durch neue Sesseln. Mit den Ressourcen, die wir haben oder nicht haben. Und solange das Schulsystem so unterfinanziert ist oder in weiten Teilen so unterfinanziert ist, ist es völlig verständlich. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es meines Erachtens den Schülerinnen und auch den Lehrerinnen damit kein guter Dienst erwiesen ist. Also ich denke, dass es sehr gut ist, zu schauen und sehr genau hinzuschauen, wo eigentlich Probleme oder Schwierigkeiten zu finden sind. Und dass ganz viele Schwierigkeiten nicht daran liegen oder nicht darin begründet sind, was Kinder in ihren Familien für Sprachen sprechen. Das ist ganz oft, hat Bildungsnähe oder Bildungsferne nichts damit zu tun, welche Sprachen da in Verbindung sind. Tatsächlich ist es aber so, dass in dem Moment, wo man Sprache zum Sündenbock macht, man, so wie du zuerst schon erzählt hast, dass natürlich Kinder und Eltern und Lehrende in ihrem Selbst oder in ihrer Identität sehr trifft. Sich abgelehnt zu fühlen, weil man quasi die falsche Sprache spricht, ist keine gute Voraussetzung, um irgendwas zu lernen. Ja, und noch schlimmer, es wird ja dann die Selektion betrieben, also selektiert im Sinne von, du kommst nicht weiter, weil du brauchst auch gar nicht weiterkommen, was das ja sehr großes Problem ist. Was man am Land ja früher noch kannte, ja, also du wirst Pfarrer oder du bleibst zu Hause, aber praktisch das Mitmachen dürfen wird dann ja wirklich mit der Sprache oft gehandhabt, also exekutiert. Und es gibt sehr kreative Wege, das über Sprache zu selektieren. Zum Beispiel? Also es gibt, was man immer wieder beobachtet, sind zum Beispiel zusätzliche Sprachangebote, also so in Form von bilingualer Klassen oder so, wo Eltern, die möglicherweise daheim andere als die der beiden unterrichteten Sprachen sprechen, nahegelegt wird, sie mögen ihr Kind doch dort nicht hingeben, weil das wäre vielleicht eine Überforderung. Was natürlich dazu führt, dass das dann Klassen sind, in denen quasi vor allem einsprachige, deutschsprachige Kinder sind, wo es auch Lehrende gibt, die zumindest hinter vorgehaltener Hand sagen, das ist einer der positiven Effekte dieser angeblichen Sprachförderung. Natürlich fördert das Sprache, aber es fördert, um jetzt wieder aufs Politische zurückzukommen, eine sehr spezifische Vorstellung von Sprache. Und solange diese Vorstellung von Schulsprachen als etwas, was man erst in der Schule erwirbt, irgendwie vorherrscht und quasi Vorkenntnisse, die Kinder mitbringen, eher als Störung empfunden werden als Chance oder eben als das, was sie sind, nämlich Vorkenntnisse, ist es ganz schwer, damit umzugehen. Und ich denke, also ich bin relativ viel in Schulen unterwegs mit ganz unterschiedlichen Lehrenden und muss sagen, für mich liegt das Hauptproblem tatsächlich darin, dass die Ausbildung da ganz über die letzten Jahre und Jahrzehnte ganz grobe Versäumnisse produziert hat. Also dass es tatsächlich sehr viele engagierte Lehrende gibt, die herausgefordert sind durch die Situation, aber auch, weil sie darauf im Gegensatz zu vielleicht dem Turnunterricht, nicht vorbereitet wurden, weil es diese Vorstellung von Schule gibt, die noch älter ist als jede Schule, die wir hier finden. Also und weil es ein ganz großes Umdenken erfordert, sich mehr Gedanken zu machen zu, was sehe ich da eigentlich oder wen habe ich da eigentlich in meiner Klasse? Und wir haben bei den Fortbildungen ist es immer ein ganz schöner Moment zu schauen darauf, wo sind die Einzelfälle? Welche Kinder sind eigentlich in meiner Klasse? Und wir haben nicht wenig Lehrende, die über die eigenen Kinder schwärmen und die begeistert sind von den 20 Kindern, die in ihrer Klasse sind und im selben Atemzug über alle anderen Kinder sich genauso beklagen oder wo diese Stereotypen oder diese so, ich würde sagen, auch falschen gesellschaftlichen Vorstellungen eben von den Kindern, die nicht Deutsch können oder die irgendwas anders nicht können. Die eigenen Kinder, die jetzt die deutschsprachigen Kinder in der Klasse? Nein, die eigenen Kinder, alle eigenen Kinder in der Klasse, die man kennt mit ihren Ängsten und Wünschen und dem, was sie können und dem, was sie gern machen, die einfach so als ganze Personen bekannt sind. Meines Erachtens ist das beste Mittel gegen Vorurteile, weil man in dem Moment sieht, dass die eben nicht diese Schwarz-Weiß-Kinder aus der Fernsehwerbung sind, die das nicht können und die nicht integriert sind, sondern die können alle möglichen Dinge. Und die brauchen ganz spezifische Hilfestellungen, die brauchen nicht alle Hilfestellungen für die Sprache, die brauchen alles Mögliche, die brauchen manchmal einen roten Farbstift und manchmal brauchen sie vielleicht einen ruhigen Arbeitsplatz und manchmal brauchen sie ganz andere Dinge. Aber die brauchen nicht die große Politik, die ihnen sagt, dass sie unadäquate Sprachkenntnisse haben. Es gibt ja immer wieder die Anfrage oder die Idee, Deutsch in der Schule zu sprechen, in Österreich, in Deutschland und auch am Schulhof, bitteschön. Mhm. Und ich war einmal in einer Volksschule in Wien und habe gesehen, wie der Lehrer dort die einzelnen Sprachen in der Klasse, das waren 10 verschiedene Sprachen, zum Thema gemacht hat und jedes Kind in dieser Klasse war selbstbewusst. Und die gemeinsame Sprache war Deutsch, die wurde verwendet, Neues zu lernen und es zu vergleichen mit den anderen Sprachen. Also Deutsch ist sicher nicht verloren gegangen und gleichzeitig sind diese 10 Sprachen aufgewertet worden, aber es sind vor allem die Sprecher aufgewertet worden und die Sprecherinnen. Das heißt, ich habe noch nie wo auf einen Haufen so viele selbstbewusste Kinder gesehen. Und ich wollte ein Interview machen mit einem Kind, ist von den Philippinen gekommen und ich frage so, wie heißt denn du? Und es ist ihm dann, wer zu Hilfe gekommen hat, hat mir erklärt, er ist noch nicht lange da, er spricht noch nicht Deutsch. Aber er kann gut zeichnen. Schau, zeig ihm, was du gezeichnet hast. Es war einfach rührend, wie sich Leute, also Kinder, die selbstbewusst sind und in der Sprache eben selbstbewusst sind, ja, da geht keiner verloren. Mhm. Also, und ich meine, das ist doch das Ziel. Aber ist es das Ziel? Das ist die Frage, ob es, also natürlich ist es das Ziel von dem, was wir uns vielleicht unter Schule vorstellen oder dem, was vielleicht auch weiterverbreitet als Bildungsideal im Raum steht. Tatsächlich ist es wahrscheinlich nicht das Ziel von allen. Anders kann ich mir zumindest aktuelle politische Entscheidungen nicht erklären. Also wenn es darum geht, inklusive Schulbildung zu betreiben und das in vielerlei Hinsicht, und da geht es eben wirklich nicht nur um Sprache, sondern auch darum, wie geht man um mit verschiedenen sozialen Hintergründen, wie fördert man Haushalte, die über unterschiedliche Ressourcen verfügen, und das können Ressourcen im weitesten Sinn sein, dann ist Schule immer noch Selektionsinstrument und auch sehr bewusst. Aber da wird es dann bösartig, wenn man die Sprachförderung und die Selbstbewusstseinsförderung nicht betreibt, dass man wirklich trotz besseren Wissens diese Leute fernhält von einem ganz normalen Leben. Und das ist bösartig. Ja. Bösartigkeit ist so definiert. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Ja, ich denke, das muss man auch. Und das auch mit, so sehen. Also. Und das mit, wenn man, also ich hätte auch gesagt, es macht Sinn oder es ergibt Sinn, wenn Deutsch, wenn in einer Klasse Deutsch gesprochen wird und egal woher die Kinder kommen, in der Schule wird Deutsch gesprochen. Aber mit dem Wissen, dass wenn man die einzelnen Sprachen fördert, also einerseits musste ich dann wissen oder muss man wissen, dass man nicht wie ein Modul die Sprachen austauschen kann, weil die neue Sprache wird dann nämlich, die muss ja aufbauen auf etwas. Und wenn ich Türkisch rausgenommen habe, weil er es nicht mehr sprechen darf und weiterentwickeln, worauf soll dann Deutsch aufbauen? Das ist eine falsche Vorstellung, die ich dann hätte. Aber da muss ich was lernen, da muss ich was wissen, wie Sprachen in Menschen funktionieren. Und ja, wenn ich das nicht weiß, dann mache ich einen Blödsinn, wenn ich sage, hey, Deutsch in die Schulen. Naja, es ist natürlich, also es mag jetzt als sehr absurde Möglichkeit erscheinen, aber es gäbe ja die Möglichkeit, sich auch Beratung zu holen von Menschen, die wissen, wie Sprachen. Das braucht man nicht. Also tatsächlich ist es, muss man leider momentan sagen, dass es genau in die Richtung funktioniert, dass es teilweise Beraterstäbe gibt, deren Empfehlungen tatsächlich um 180 Grad verdreht präsentiert werden. Da ist es tatsächlich schwer, anderes als Bösartigkeit zu unterstellen. Also es ist wirklich der beste Glauben in die Menschheit herausgefordert dadurch. Zu wissen, es gäbe Teams von Expertinnen und Experten, die sich die Vorschläge formulieren, die sich Gedanken machen, die sich etwas dazu überlegen, und es wird von der Politik nicht nur nicht aufgegriffen, sondern es wird ins komplette Gegenteil oder es wird das komplette Gegenteil davon vertreten. Das wirft die Frage auf, wozu das Ganze? Und ich für die Schulsprachen, um vielleicht jetzt stärker wieder darauf zurückzukommen, ist es, glaube ich, einfach so, dass Schule immer besser funktioniert, und es mag jetzt für eine Binsenweisheit klingen, wenn sie es schafft, die Kinder als Personen in irgendeiner Form wahrzunehmen. Und selbst wenn alle Kinder in der Schule Deutsch sprechen, kommen sie als Personen mit ganz unterschiedlichen Sprachkenntnissen und mit unterschiedlichen sozialen Beziehungen in die Schule. Und Schule, die versucht, einen Teil davon zu verbieten, kann meines Erachtens nicht erfolgreich sein oder kann nicht so erfolgreich sein, wie es die Möglichkeit gäbe. Das ist so, als würde man Kindern verbieten, sie dürfen, während sie in der Schule sind, ihren Papa nicht gern mögen. Also es geht tatsächlich einfach in eine sehr stark auch menschenrechtlich problematische Situation, dass es nicht sein kann, Personen so elementare Dinge zu verbieten. Und dazu gehört auch Sprache. Und diese sprachwissenschaftliche, und damit sind wir bei der sprachwissenschaftlichen Erkenntnis, dass man eben Sprachen nicht wie Module austauschen kann. Und wenn ich eine neue Sprache lernen möchte, dann sollte ich meine Muttersprache weiter pflegen, weil man sonst ganz arge Anknüpfungsgeschichten hat, oder? Da gibt es ganz unterschiedliche, ich würde sagen, auch Ergebnisse. Und ich denke, natürlich kann man Sprachen lernen. Ja, also die Zusammenhänge zwischen Sprachen in Personen, wenn man es jetzt mal so formuliert, sind Gott sei Dank so kompliziert, dass sie ganz viele Dinge erlauben. Also dass sie es auch erlauben, Sprachen sehr gut zu lernen, wenn man zum Beispiel andere Sprachen, über die man verfügt, nicht weiter pflegt. Auf der anderen Seite ist einfach die ganz große Frage, wozu würde man das wollen? Also was ist der Gewinn davon zu sagen, ich lege diese Sprache ab wie einen Koffer, den ich nicht mehr brauche? Und, das hat auch und tatsächlich ist es ja nicht so, dass man nicht mehr braucht, sondern dass ganz viele Kinder, die ankommen in zum Beispiel Wiener Schulen und hier Deutsch als Umgangssprache verwenden hauptsächlich, dass die sehr wohl Albanisch brauchen, um mit den Großeltern zu kommunizieren oder mit der Cousine oder mit dem Cousin. Und in dem Sinn kann ja das Interesse nicht sein, die Sprache loszuwerden. Es ist ja nicht so, dass die quasi von einer Welt in die andere wechseln und plötzlich alle Bezugspersonen auch wechseln. Also die Erfahrungen, die es gibt aus diesem Bereich, wo die recht gut dokumentiert sind, jetzt zum Beispiel Vertreibungen durchs NS-Regime oder so, wo quasi Kinder mehr oder weniger allein in einer völlig neuen sprachlichen Umgebung ankommen und plötzlich so diese Sprache noch dazu mit diesem großen Trauma verbunden ist. Das sind sehr traumatische Erfahrungen. Und ich denke, man muss alles dran setzen, zu versuchen, Kindern genau diese und Erwachsenen genau diese Erfahrungen zu ersparen. Und es kann sicher nicht Sinn der Schule sein, sich da aktiv einzubringen, in dem Sinn, dass man versucht, Dinge zu verbieten. Das weiß man einfach mittlerweile. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung und fürs eigene Selbst. Es kann nicht vorteilhaft sein. Und die Sprache als Erfolg für eine geglückte Integration zu machen, ist noch einmal schwierig, weil wenn man weiß, dass man, wenn man in ein fremdes Land kommt, als Flüchtling, man ja üblicherweise einmal froh ist, nur einmal sicher zu sein, aber das bedeutet ja noch nicht, dass man vollständig sicher ist und das weiß man. Und eine Sprache kann man ja erst lernen, wenn man sich sicher fühlt, wenn man in der neuen Umgebung auch das Gefühl hat, jetzt kann ich langsam meine Füße daraus strecken. Also ich glaube, die Zusammenhänge zwischen Sprache und Integration funktionieren in sehr viele verschiedene Richtungen. Also natürlich gibt es Geschichten oder Erzählungen von Personen, für die diese ersten Schritte in einer neuen Sprache ganz viel zum Gefühl von Ankommen beigetragen haben oder für die in der Sprache diese Sicherheit ist. Tatsächlich gibt es aber ganz viele Personen, für die eben nicht unbedingt in der Sprache die Sicherheit liegt, sondern darin, soziale Beziehungen zu finden. Und das kann auch sein zu Sprecherinnen anderer Sprachen, natürlich. Also es ist die Illusion, dass Österreich ein fast ausschließlich deutschsprachiges Land ist, ist ja noch verbreitet, aber schon lange nicht mehr zutreffend. Ganz viele Personen sagen, dass Beschäftigung als so ein ganz großer Integrationsfaktor wirkt. Also die Möglichkeit, entweder zu arbeiten oder sich zu engagieren oder in diesem Sinn stabile soziale Beziehungen auch zu haben, und zwar außerhalb jetzt der eigenen Familie. Eigentlich, wenn ich so, jetzt keine Studien dazu im Kopf, aber wenn ich so überlege, erscheint es mir, als wäre das fast die häufigste Erzählung. Also das ist dieser Moment, wo Ankommen passiert, wo es möglich wird, neue Personen zu treffen oder Personen wieder neu zu begegnen über diesen eigenen Status auch als arbeitende, beschäftigte Person. Und mir fallen jetzt einige Beispiele ein von Sprecherinnen, die sagen, sie haben dann Deutsch gelernt eigentlich. Weil es dann plötzlich für diese Arbeit notwendig war. Das wäre ohne diesen Anreiz oder ohne die Sicherheit und oft auch ohne die finanziellen Möglichkeiten, die dann Beschäftigung bietet, so nicht möglich gewesen. Und natürlich ist es möglich, in Österreich zu leben, ohne Deutsch zu sprechen. Das geht meistens noch nicht mal so schlecht. Und es gab früher den Passus für die Staatsbürgerschaft zum Beispiel, dass den Lebensumständen entsprechende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden mussten oder bestätigt werden mussten. Und das ist eigentlich, abgesehen davon, dass die Frage ist, wie sinnvoll überhaupt diese Sprachgesetzgebung in dem Zusammenhang ist und wie sehr Sprache für Aufenthaltsrechte überhaupt notwendig sein sollte, ist es, denke ich, eine, die zur Kenntnis nimmt, dass Menschen über sehr unterschiedliche sprachliche Bedürfnisse verfügen. Und es gibt deutschsprachige oder nicht deutschsprachige Personen, die mit sehr wenig sprachlichen Ressourcen ihr Leben bestreiten und das mehr oder weniger glücklich tun. Und es gibt welche, für die, und ich denke, Radiomenschen zählen da sicher dazu und auch sonst wahrscheinlich Schreibende und diverse andere, für die sprachliche Ressourcen ein ganz entscheidender Teil ihrer Aktivität sind, aber auch ihre selbst. Und natürlich ist die Vorstellung, also meine Vorstellung, welche sprachlichen Ressourcen brauche ich, um mich in der Welt zu bewegen, ist garantiert um Häuser anders als die vieler anderer Personen. Aber deshalb bin ich möglicherweise auch Sprachwissenschaftlerin geworden, weil es mir ein Anliegen ist oder weil mir sprachliche Ressourcen viel bedeuten. Und warum bedeuten es dir viel? Das ist schwerer zu beantworten, als dass sie es tun. Ich denke, ich habe irgendwann festgestellt, dass das wohl mein Medium ist und das Medium, das mir am meisten reizt oder herausfordert oder mir auch am meisten zur Verfügung steht, in gewisser Weise. Es sind schon die Wörter oder Worte, man muss ja aufpassen, Worte, das Wörterbuch, die Worte. Also die Worte sind die Wörter, die Sinn machen. Das sind die Worte. Also es geht dir schon um den Inhalt, wenn du dich für Sprache interessierst. Ja, es geht mir schon ein bisschen auch um die Form, aber es geht mir sicher mehr um den Inhalt. Also ich denke, die Entscheidung, in die angewandte Sprachwissenschaft zu gehen, also dorthin, wo eben Sprache und Gesellschaft so stark interagieren und sich weniger mit der Form von Worten zu beschäftigen, was ja in der allgemeinen Sprachwissenschaft stärker der Fokus ist, also sich anzuschauen, wie Wörter aufgebaut sind oder wie wir sie quasi zusammenpassend machen. Das ist natürlich auch interessant, allerdings liegt mein Schwerpunkt sicher darin, was wir mit Worten tun oder in dem Sinn, was für Inhalte wir damit transportieren. Du bist selbst in die Volksschule gegangen in Kapfenstein in der Steiermark und dann nach 2 Jahren gewechselt ungefähr nach Altmünster am Traunsee. Ich habe nachgeschaut, das sind 3,5 Autostunden. Ungefähr, früher waren es noch mehr, zumindest gefühlt. Was ist das für eine sprachliche Änderung? Das war sicher einer der Momente, die mir sehr klar vor Augen geführt haben, wie wichtig auch diese Sprache- und Zugehörigkeit-Geschichte ist. Weil ich kann mich schon erinnern, anzukommen in der 3. Klasse und festzustellen, und das hat ungefähr einen Monat gedauert, dass ich bestimmte Wörter nicht verstehe. Und in dem Zwiespalt zu sein, dass ich natürlich den Großteil trotzdem verstanden habe, aber es gibt ein Wort im Oberösterreich oder in diesem lokalen Dialekt und das ist netter. Und es kommt immer wieder vor in Sätzen und es war mir nicht möglich herauszufinden, was das für eine Bedeutung sein könnte. Und dann, ich glaube, nach ungefähr einem Monat habe ich gefragt, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Ich bin doch sonst nicht so sprachlich unbegabt. Und dann habe ich festgestellt, das heißt nur, und das war ungefähr nicht das, was ich vermutet habe. Aber es wurde dann. Was hast du vermutet? Alles Mögliche. Netter. Also ich glaube, ich war irgendwo bei netto ganz kurz und es hat oder nicht. Oder in jedem Fall, es hat also nicht gepasst zu all den Kontexten, in denen man netter verwenden kann. Und es ist ein recht häufiges Wort. Zusammen mit den anderen dialektalen Formen, die schon deutlich anders, aber jetzt nicht unentschlüsselbar sind. Und das, also was bei mir interessant war, war, dass ich ja das klassische, insofern ein bisschen dieses Migrationsding vorweggenommen habe, als ich sicher in meiner Familie diejenige war, die am stärksten den steirischen Dialekt gelernt hat, weil ich im Kindergarten und in der Volksschule war. Während meine Eltern also auch nicht aus dieser steirischen Region sind und meine Geschwister das irgendwie nicht mehr so aufgenommen haben. Insofern habe ich sicher den stärksten Dialektwechsel vom recht storsteirischen im Südoststeirischen, dann zum Oberösterreichischen, obwohl es nach wie vor so ist. Und natürlich hört man mittlerweile mehr das Oberösterreichische, obwohl es immer noch so ist, dass es einzelne Wörter gibt, an denen, wo ich an den steirischen Formen quasi hängen geblieben bin, wo ich mir die oberösterreichische Form nie angeeignet habe. Also es gibt zum Beispiel die für Nuss und Nüsse, würde man im oberösterreichischen Nis sagen und im steirischen Nussen. Und das ist so eins der Wörter, an denen es immer noch quasi erkennbar ist. Du sagst Nussen. Nussen. Wie sagst denn du Keller? Keller. Das ist schon mehr oberösterreichisch. Es gibt nämlich irgendwo eine Grenze, da sagt man, ich gehe in Keller und ich gehe in Köller. Mhm. Und das ist eine Nuance, aber eindeutig feststellbar. Ja. Netter war bei uns eine soziale Unterscheidung. Ja. Nur Kinder aus nicht so guten Häusern, wobei man das nicht so eng gesehen hat. Also es hat keine guten Häuser sowieso nicht gegeben. Aber praktisch eher so wirklich von den Siedlungen, also von den Plattenbauten. Okay. Die haben möglicherweise netter öfter verwendet und das war eher so ein bisschen die rauere Sprache. Ja. Aber für uns eindeutig verständlich, aber wir haben es nicht im aktiven Jargon gehabt. Nein, das ist interessant, weil ich tatsächlich auch noch aufgewachsen bin in... Also ich weiß nicht, ob noch, ich habe schon den Eindruck, ist zumindest in Oberösterreich immer noch so, dass für mich Dialekt nie ein sozialer Marker, also in beiden Kontexten nie ein sozialer Marker funktioniert hat. Und mittlerweile interessant ist auch mit meinen Eltern zu sprechen, die also in Oberösterreich sind und beide in sehr sprachintensiven, also beratenden Berufen und so. Die beide gesagt haben, sie könnten sich nicht vorstellen, jetzt nur im Hochdeutsch zu arbeiten, weil das mehr oder weniger als Affront nach wie vor gesehen würde. Also weil das so ein Abgehobensein auch das bedeutet. Geht nicht, und es von egal welcher soziale Status der Dialekt die Umgangssprache ist. Und es ganz schwierig ist für Leute, also vor allem mittlerweile aus Deutschland, da auch reinzufinden oder gerade in der Beratung auch akzeptiert zu werden mit diesem quasi fehlenden Dialekt, also wo es tatsächlich noch wahrgenommen wird als etwas, was ein Versäumnis ist. Und das hat sicher meinen Zugang zu Dialekten auch geprägt oder dazu, das vielleicht einfach auch wirklich als eigene Sprachform zu sehen und jetzt weniger als etwas, was man loswerden müsste oder wo Interesse dran liegt, es nicht mehr weiter zu pflegen oder so. Wobei ich natürlich auch das Wien-Erlebnis hatte, als ich mit 18 nach Wien gekommen bin und in die erste Trafik gegangen bin und gesagt habe, grüß Gott, wie ich das halt aus den 18 Jahren vorher gewohnt war und mich die Trafikantin sehr indigniert angeschaut hat und quasi erziehend gesagt hat, guten Tag. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier keine gemeinsame Sprache und ich muss von vorne anfangen. Ein anderes Beispiel von mir in der Gasse unten. Wir wohnen bei der türkischen Botschaft und kennen den Hausmeister der türkischen Botschaft sehr gut. Und wenn ich ihn treffe, sage ich Grüß Gott. Und er sagt auch Grüß Gott. Also er hat eigentlich mit Grüß Gott angefangen. Der türkische Hausmeister von der türkischen Botschaft. Ja. Na, mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass das in Wien nicht so eindeutig verteilt war. Aber ich kann mich noch erinnern an diesen Moment. Und Ich denke, es ist ein Beispiel für diese minimale Irritation, dieses Wahrnehmen von einer minimalen Nuance, die zusammen mit diesem in dem Moment gefühlten Fremdsein oder gefühlten, also mittlerweile lebe ich natürlich damit, dass egal in welche Trafik ich in Wien gehe, ich mir keine großen Sorgen mache, wie die Person dort sprechen wird. Und ich werde es aushalten, wenn sie etwas anderes sagt, als ich erwarte. Aber zusammen mit diesem gefühlten gerade erst ankommen und dieses auf der Stirn geschrieben haben, man kommt vom Land und man ist gerade erst da und eigentlich gehört man da noch nicht dazu, hat es geschafft, tatsächlich so ein Erlebnis zu werden, das eben diesen Anekdotencharakter einfach auch bekommen hat. Oder das so tatsächlich das Nachdenken über, wie kann ich mich hier jemals verständigen, ausgelöst hat. Und man merkt sich kleine Dinge nur, wenn es emotionell stark natürlich prägt oder stark anschlägt. Interessant bei mir, ich war nach der Matura dann studieren in Wien und irgendwann in Montreal ein Jahr Zivildienst in einem jüdischen Museum, Gedenkdienst. Und da war ich viel mit ehemaligen Österreichern zusammen, die einfach vertrieben worden sind, die überlebt haben oder vorher ausgereist sind vor dem Krieg. Und da hat es ganz unterschiedliche Menschen gegeben. Die einen haben, mit denen habe ich Englisch gesprochen. Andere waren froh, dass sie Deutsch reden können. Und alle Mischungen dazwischen. Und interessant war, als ich dann wieder zu Hause war, sind mir in Gesprächen, immer wenn es um emotionelle Themen geht, also wo es darum geht, Gefühle zu beschreiben, mir sehr oft englische Begriffe eingefallen. Und das dürfte daher kommen, dass Gefühle jetzt nicht unbedingt Gefühle zu verbalisieren das große Thema meiner Kindheit war, also eher nicht. Das heißt, das Vokabular oder die Möglichkeit, es zu verwenden, einfach nicht da war. Und aber in Montreal eben in dieser Phase, wo man einfach wirklich auch mit Gefühlen von konfrontiert ist, weil es geht bei Flucht und Vertreibung und Feierlichkeiten, wo man teilnehmen kann oder die man auch organisiert als Zivildiener dort, viel um Gefühle, die man eben Englisch ausdealt. Und das war schon nett zu bemerken, dass plötzlich eine Kraft in einer anderen Sprache ist und man die verwenden kann einfach als Werkzeug, ja. Na, dann sage ich halt die Gefühle auf Englisch, auch recht, ja. Ja, und ich glaube es gar nicht nur als Werkzeug, sondern dass wir ja einfach die Wörter, die wir verwenden, ganz stark mit den Kontexten verbinden, in denen wir sie erfahren. Und dass so das Erleben, bestimmtes Vokabular zum Beispiel in einer Sprache, aber nicht in einer anderen zu haben, zur Verfügung zu haben. Und das ist ganz oft zum Beispiel so Vokabeln von Intimität oder von aus der Kindheit oder so. Das ist meistens ganz eng verbunden damit, in welchen Sprachen man es auch das erste Mal erlebt. Also dieser Wechsel auch zwischen den Sprachen oder diese Herausforderung, wie übersetzt man dann nicht nur die Gefühle, sondern auch das darüber sprechen ist, was gerade mehrsprachige Personen immer wieder beschreiben. Also so, was interessanterweise eben auch manchmal dazu führt, dass zwischen Eltern und Kindern die Kommunikation schwierig wird. Also wenn die eben, sagen wir, Kinder, die hier aufwachsen und in Deutsch ihr Pubertät durchleben, sich möglicherweise schwer tun, mit Eltern drüber zu reden, die das in einer anderen Sprache erlebt haben. Also wo nicht nur quasi die üblichen Verständigungsschwierigkeiten zwischen Kindern und Eltern dazukommen, sondern wo es manchmal wirklich schwierig wird, ein gemeinsames Vokabular zu finden, das nämlich auch gemeinsam so weit bedeutsam ist. Weil es ist ja manchmal leichter, in einer dritten Sprache über Dinge zu reden, weil sie nicht so nahe geht oder weil es nicht so trifft. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, genau diese Sprachen zu finden, in denen es bedeutsam ist oder in denen quasi die Relevanz nicht in Frage steht. Und das ist eine ganz große Herausforderung, wie man das zwischenmenschlich einfach auch löst. Du machst gerade ein Schulprojekt, wo es darum geht, Volksschulkindern, die aus ganz vielen unterschiedlichen Sprachregionen kommen, Zugang zur Natur zu ermöglichen, den sie vielleicht bisher auch nicht hatten. Und anlässlich dieses Zugangs, ja, was zu sprechen? Deutsch? Nein, 10 Sprachen ins Feld zu bringen. Ja, dieses Schulprojekt ist eigentlich eins, das von den Naturfreunde International konzipiert wurde, in der Kooperation irgendwie mit mir oder in so einer gemeinsamen Überlegung oder gemeinsamen Beobachtung, dass einfach für Schulen oder in Klassen ganz verschiedene Sprachen wichtig sind und dass, sagen wir, über Natur zu reden oder zum Beispiel zu einem Bach zu gehen und zu schauen, welche Tiere dort leben, eine Möglichkeit sein könnte, zu sprechen. Und ich denke, in der Beschäftigung mit Sprachen geht es einfach ganz oft darum, sogenannte Gesprächsanlässe zu schaffen. Also etwas zu finden, worüber man sprechen kann. Ganz viel Sprachförderung passiert einfach dadurch, dass man über Dinge spricht. Und ganz viel Spracherwerb jetzt zum Beispiel zwischen Kindern und Eltern passiert ja nicht nach einem Lehrbuch oder nach einem Plan, wie das jetzt sein soll, sondern weil man über Alltagsdinge und über Unalltägliches und über Ausgedachtes spricht. Und es funktioniert ja auch sehr gut. Aber es gibt einen Plan. Es ist ja nicht zufällig, dass die Kinder in der ersten Stunde in der Schule einen Körperumriss zeichnen und dann was genau machen? Na, für dieses Projekt gibt es natürlich schon einen Plan. Und zwar ist es der, zu versuchen, einen Zugang zur eigenen Mehrsprachigkeit zu finden. Also quasi angeleitet über die eigenen Sprachen nachzudenken. Und die Übung, die wir dazu vor allem auch gemacht haben, das nennt sich Sprachporträt. Und das ist eigentlich so in den frühen 90ern erfunden worden, vor allem für Grundschulen oder für Volksschulen, weil man zeigen wollte, wie bunt bei mehrsprachigen Kindern diese Silhouetten sind. Also die Aufgabe ist, die eigenen Sprachen, die Sprachen, die wichtig sind für das jeweilige Kind, egal ob es diese Sprachen sprechen kann oder ob es von ihnen gehört hat oder ob es die gern noch lernen möchte, in eine Körpersilhouette einzuzeichnen und sich zu überlegen, welche Farbe würde da passen und an welcher Stelle könnte das sein. Warum macht man das? Das macht man, weil sich herausgestellt hat, dass es ein neuer Zugang ist, über Sprachen zu reden. Dass sehr oft, wenn man Personen fragt, welche Sprachen sie können oder sprechen, dann bekommt man eine Liste, was der Reihe nach zum Beispiel gelernt wurde. Das ist eine sehr traditionelle Art oder das ist auch eine sehr sozial überformte Art, weil wir lernen, wie erzählt man einen Lebenslauf und wir lernen auch, wie erzählt man, welche Sprachen man quasi zur Verfügung hat oder welche wichtig sind. Und in dem Moment, wo man quasi den Modus wechselt, also etwas zeichnet, bevor man darüber spricht, gewinnt man Zeit, darüber nachzudenken, wie das in diesem Moment ausschaut. Und eigentlich der wichtigste Teil an dem Ding ist, nicht zuerst drüber zu sprechen. Also diesen eben einen anderen Modus zu finden, wie das sein kann. Das könnte natürlich auf ganz unterschiedliche Art passieren. Man könnte, und es gibt auch Übungen, wo es darum geht, zum Beispiel Gegenstände zu finden, die für spezifische Sprachen stehen. Oder Symbole oder ganz unterschiedlich. Da hat man sehr große Freiheit. Es hat sich herausgestellt, dass diese Körpersilhouette vor allem auch für jüngere Kinder, aber dann auch für Erwachsene gut verständlich ist, dass es mit relativ überschaubarem Aufwand quasi auch möglich ist, dass es auch kulturell in unterschiedlichen Kontexten funktioniert, weil über diese Körperlichkeit es natürlich ein Weg ist, zum eigenen zu kommen. Und trotzdem so eine Variante ist, wo Personen recht gut entscheiden können, auch wie viel von sich sie damit preisgeben. Also es kann sehr tief gehen oder kann sehr, sehr emotional werden. Auch das haben wir immer wieder. Das kann aber auch trotzdem authentisch auf einer weniger emotionalen Ebene sein. Das heißt, man gibt ein bisschen den Personen, mit denen man diese Übung macht, auch die Mittel in die Hand zu entscheiden, wie weit lassen sie uns in diese Biografie. Was meines Erachtens einfach sehr wichtig ist, weil das natürlich sehr persönliche Dinge betrifft und weil es gerade auch in Schulen, wo man zunehmend damit rechnen muss, dass man zum Beispiel Kinder hat, die Fluchterfahrungen haben oder die möglicherweise traumatisierende Erlebnisse haben, das natürlich nicht das Interesse sein kann, das jetzt quasi mit so einer unbedachten Übung irgendwie dann weiter herauszuholen oder das möglicherweise in einen Kontext zu setzen, in dem man damit schwer umgehen kann oder in dem das für die Kinder nicht passt. Aber das Ziel ist Bewusstsein machen. Genau. Das Ziel ist, gemeinsam darüber nachzudenken, welche Sprachen es überhaupt für das Leben, das eigene und das der anderen, weil ja gerade auch die Schulkolleginnen und Kollegen, Schulfreunde, Freundinnen ganz wichtige Bezugspersonen für die Kinder sind. Quasi gemeinsam zu überlegen, was gibt's überhaupt für Sprachen und was könnte man überhaupt noch lernen wollen und wie funktioniert das überhaupt mit den Sprachen? Also wir stellen immer wieder fest bei den Diskussionen dann, dass es ganz interessant ist, wenn Kinder anfangen, darüber nachzudenken, warum man manche Sprachen zum Beispiel gut versteht und nicht und warum man manche leichter lernen kann und was es für unterschiedliche Strategien gibt, auch Sprachen zu lernen. Und wir haben ganz viel gearbeitet, eben so mit 8-9-Jährigen. Und es ist beeindruckend, wie viele Strategien die zur Verfügung haben, sich Sprachen anzueignen. Also sei es, dass sie mit eben bei bestimmten Personen nachfragen, sei es, dass sie Fernsehen oder zunehmend eben YouTube-Clips schauen oder so, oder Computerspiele oder auch so ganz spezifische Aufgaben wie, wenn man ins Disneyland nach Paris fliegen möchte, dann braucht man nicht nur Englisch, damit man sich dort verständigen kann, sondern dann sollte man auch Französisch können, damit man da hinfliegen kann. Also so sehr, sehr gezielte Motivationen auch für Sprachenlernen. Und es hat sich herausgestellt, dass es auch für die Lehrenden in den Klassen nicht nur sehr interessant ist, das zu sehen, weil es eigentlich immer Überraschungen zutage bringt. Auch zum Beispiel so, welche Familiensprachen gibt es vielleicht noch, von denen die Kinder nicht so ohne weiteres erzählen würden. Weil tatsächlich gibt es nicht so viele Anlässe, wo man das gefragt wird, welche Sprachen sind wichtig für dein Leben. Das sagt man nicht so oft oder das erzählt man nicht so oft. Aber es ist auch wirklich eine Möglichkeit, dann zu schauen, wo kann man anknüpfen damit, welche Sprachen könnten weitergelernt werden oder was wäre interessant weiterzumachen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt in einer Schule, wo Slowenisch unterrichtet wird und wo sich herausgestellt hat, ganz viele von den Kindern haben einen ziemlich guten Zugang zu Kroatisch, weil das als Urlaubsdestination ganz wichtig ist, weil das eine der großen Migrationssprachen in der Region ist, weil sie natürlich auch feststellen, dass sie mit den Slowenischkenntnissen das Kroatisch relativ oder schon einiges davon verstehen oder umgekehrt so Wörter einsetzen quasi. Wenn ich weiß, dass viele von den Kindern diese Strategie zur Verfügung haben, ist das natürlich eine Einladung, das auch im Unterricht einzusetzen oder vielleicht öfter diese Vergleiche zu machen oder darauf hinzuweisen, dass es diese Ähnlichkeiten gibt. Und diese Strategie ist ihnen ja bewusst, den Kindern. Ja. Sie wird nur nicht abgefragt. Genau. Üblicherweise. Genau. Oder sie ist ihnen manchmal nicht bewusst, aber sie tun sie ja trotzdem. Also sie können sie meistens. Das ist auch so, was ist so ein Feld, wo es manchmal schwierig ist, was zu verbalisieren. Das ist auf der Metaebene einfach. Wie, ja, genau. Und wenn ich dann sehe, wie du an der Tafel stehst und eine 10x10-Matrix machst mit 10 Sprachen und 10 verschiedenen Gegenständen, die sie auf der Exkursion dann in die Natur brauchen oder sehen werden, dann schreibst du da 100 Begriffe rein. Und das ist echt mühsam, finde ich. Also das dauert lange Zeit, die Kinder sitzen dabei, fast eine Stunde, und man kriegt das Gefühl, wow, wenn wir das alles, also ich kriege das Gefühl, wenn man das jetzt auf Deutsch umstellen würde, einfach, wir machen morgen einen Ausflug ins Grüne und heute lernen wir die 10 deutschen Worte für die Gegenstände, die wir brauchen, das wäre doch ein Gewinn, oder? Das wäre doch effizient. Ja, das ist immer die große Frage, wie sehr muss Schule effizient sein? Also das Effizienteste wäre sicher, man würde am Anfang des Schuljahres die Bücher austeilen und den Kindern die Aufgabe geben, sie sollen es jetzt bis in 2 Wochen lesen. Es hat sich leider herausgestellt, dass das pädagogisch jetzt nicht der nachhaltigste Weg ist. Und ich denke, aus diesem Licht muss man auch die sprachlichen Aktivitäten sehen. Es geht ja bei Schule nicht nur darum, am schnellsten zu sein. Na schon, aber 100 Worte zu sammeln ist echt mühsam. Ja. Und 10 auf Deutsch neu hinzuschreiben und die Leute lernen es eh gern, weil sie es brauchen morgen, wäre nicht so mühsam. Ja, aber dafür können sie dann noch 100 Wörter. Also eine Bestandsaufnahme braucht immer Mühe, macht immer Mühe. Aber eine Bestandsaufnahme lohnt. Schule macht immer Mühe. Ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, dass Schule in irgendeiner Form nicht auch anstrengend ist. Also man braucht jetzt gar nicht so jetzt auf dieses Einzelbeispiel hinkaprizieren, dass man sagt, eine Bestandsaufnahme von 100 Worten macht Mühe, sondern Schule macht Mühe. Aber es hat ja wirklich einen Sinn, dass man es macht. Du hast es ja gemacht. Ja, na, es hat natürlich einen Sinn. Und ich glaube, also Schule macht Mühe, aber Schule hat ja auch einen ganz großen Sinn. Also ich bin ja nach wie vor bei aller Kritik eine große Verfechterin davon, dass es Schulen braucht und gute Schulen. Und lang. In dem konkreten Fall ist, denke ich, der Sinn recht naheliegend. Und diese Sammlung daneben zu sehen, wie viele von den Sprachen oder wie viele von diesen Spalten die Kinder ausfüllen können. Und also, wie schnell. Und wie schnell. Und wie langsam. Wir hatten ja in dem Fall auch die Unterstützung von Lehrerinnen aus Muttersprachenunterricht, beziehungsweise auch von einer Mutter und einer anderen Beschäftigten in der Schule, die uns also ausgeholfen haben, dort, wo wir vermutet haben, dass die Kinder vielleicht nicht das gesamte Vokabular so ad hoc zur Verfügung haben, was ja auch nicht so einfach ist. Wir haben ja auch irgendwie eben quasi Spezialbegriffe oder also Gummistiefel in verschiedenen Sprachen. Der oder Pinsel eben oder die das Fischernetz Bachflohkrebs, so. Ja. Genau, die Bachflohkrebse sind, denke ich, so etwas, was immer herausfordernd ist. Es macht auch Mühe, ein Wort wie Bachflohkrebs zu lernen. Und trotzdem befinden wir das quasi der Mühe wert in Deutsch und in anderen Sprachen. Aber man kriegt ganz viel mit, also wenn man zuschaut, wie die Kinder diese Worte finden. Also ein Mädchen, das Wort für Pinsel, Furcha, glaube ich, das haben wir gemerkt, weiß das Wort, geht aber zum Emin, zum Lehrer für den Muttersprachunterricht, und versichert sich, dass sie es richtig schreiben kann, kann richtig schreiben, mit ihm abgeklärt, geht dann zu dir an die Tafel und zeigt es. Das sind ja lauter Metaprozesse, die anderen ja auch mitkriegen. Ja. Und das macht das Ganze schon sehr, sehr, sehr spektakulär, finde ich. Weil da kann es dann sein, dass eventuell im Deutsch relativ wenig Spannendes abgeht, aber in allen anderen Sprachen und hochgradig differenziert sehr Unterschiedliches. Und ich denke, was mit dieser Matrix ja auch so, neben der Bestätigung einerseits, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel über einen großen Wortschatz verfügen, aber wenig schreiben können, und anderen, die über recht gute schriftsprachliche Kenntnisse auch verfügen, was ja nicht so selbstverständlich ist, gerade bei Sprachen, für die man eben nie in der Schule war, ist es auch dieses Feststellen zum Beispiel von Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen. Also gerade bei den Stiefeln, wo es irgendwie dann in 4, 5 Sprachen so ähnliche Ausdrücke oder quasi gleiche Ausdrücke gibt, wo man dann weiter forschen kann, oder was eine Möglichkeit wäre, auch für weitere Schulprojekte zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt an, ist es der Gegenstand, der wandert, oder kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel die Gummistiefel eben von einer Firma sich verbreitet haben und dieser Firmenname ist es, oder dass überhaupt dieses Konzept Stiefel sich so verbreitet hat, oder ist es über Annäherung, dass man sich irgendwie auf das Wort geeinigt hat, oder gab es eine Werbung, die das durchgesetzt hat? Also Sprache hat ja ganz unterschiedliche Prozesse, wie das auch in verschiedenen Sprachen funktioniert. Und das Beispiel der Umweltpädagogin, die einen Block herausgenommen hat und gesagt hat, und das ist ein Clipboard, als quasi unmarkiertes deutsches Wort, und die Frau Direktor, die daneben gestanden ist und gesagt hat, ich verwehre mich aber schon dagegen, dass das ein Clipboard ist und dass wir das jetzt bei Deutsch aufschreiben. Und wo wir uns dann geeinigt haben, es gibt also quasi gleichberechtigt Clipboard und Schreibblock auf diesem in diesem Feld, das einfach auch so viel sagt darüber, wie Sprache ausgehandelt wird, wer entscheiden. So wie die Nachfrage eben bei dem Lehrenden aus dem Muttersprachenunterricht, die Nachfrage, wie funktioniert die korrekte Schreibung? Und dass es eben den Kindern auch in dem Moment nicht egal ist und dass es nicht darum geht zu notieren, so dass sie sich daran erinnern können, also sprich irgendwie, wie man es halt hört oder so, sondern dass schon dieses Bewusstsein für, das ist eine Sprache, die hat bestimmte Regeln und die hat quasi dieselbe Rechtschreibung oder dasselbe Recht auf Rechtschreibung wie das Deutsche, das ja viel stärker geübt wird, das macht Sprache auch zugänglicher und macht verschiedene Sprachen auch zugänglicher. Und wir haben ja diese Sammlung dann wieder aufgegriffen, eben am zweiten Tag, und haben damit mehrsprachiges Memory gespielt. Also die Kinder hatten dann die Aufgabe, die Begriffe quasi wieder zusammenzusammeln, so auf verschiedenen Zetteln verteilt. Und sie haben dann im Team und mit den Sprachkenntnissen des Teams quasi diese Begriffe wieder zusammengesucht. Was einerseits für alle Kinder den Effekt hat, dass sie natürlich die Wörter, also dass sie lesen und erkennen und erinnern, aber auch, dass klar wird, dass es ein Vorteil sein kann, verschiedene Sprachen zu sprechen, oder nicht nur sein kann, sondern in dem konkreten Fall ist. Und das ist, dass die Aufmerksamkeit auf Sprachen etwas ist, was als unterstützenswertes oder fördernswertes Ding gesehen wird. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt von Schule, dass sich mit Sprache zu beschäftigen etwas ist, was legitim ist. Und das ist für mich ein ganz großes Risiko, wenn es um diese Sprachverbote geht, dass über diese Tabuisierung so unglaublich viel Potenzial verloren geht und dass auch zukünftige Sprachwissenschaftlerinnen verloren gehen, weil das Interesse an Sprachen oder das Interesse an irgendwas sich so schlecht entwickeln kann, wenn etwas verboten ist. Und die 10x10-Matrix, die 100 Worte aufspannt, das spannt ja einen Raum auf, der geschützt ist. Das spannt vor allem auch einen Raum auf, der definitiv Schule ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass das etwas ist, was, auch wenn es mühsam ist, dass das nichts ist, was quasi in den dunklen Ecken am Gang passiert oder was man im Geheimen nachfragt, weil man es nicht verstanden hat, sondern dass das etwas ist, was sein darf und womit man sich beschäftigen kann und womit man viele Erwachsene und viele Kinder beschäftigen kann. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Signal, so sehr ich mich sonst gegen diese symbolische oder hauptsächlich symbolische Verwendung verwehren möchte, das ist wirklich auch ein Signal, das wichtig ist. Und dann sind die Kinder zum Bach gegangen und haben die Vokabeln angewendet, die sie beiläufig jetzt eben mitgekriegt haben. Sie haben mit diesen Steine umgedreht, mit den Gummistiefeln sind sie reingegangen, haben mit Pinsel die Tierchen runtergeschabt, haben sie ins Wasser gegeben, haben noch mitgekriegt, dass man sorgsam mit den Tierchen umgeht, auch wenn man sie nicht streicheln kann, soll man es dann trotzdem wieder ins Wasser zurückgeben. Und war das die Anwendung dann praktisch? War das auch so gedacht? Genau. Also bei der Anwendung geht es ja dann ganz viel darum, nicht so sehr quasi Sprachverwendung zu verordnen, auch da nicht. Und auch da weiß ich, dass zum Beispiel die Kinder, die im Somali sprechen, untereinander, wenn es um Schule geht, Deutsch sprechen, weil das ist, wie Schule meistens passiert. Und dagegen ist auch meines Erachtens überhaupt nichts zu sagen. Aber ich denke, es ist wichtig, auch den Raum aufzumachen, dass das auch anders passieren kann. Und das passiert auch darüber, dass zum Beispiel die Lehrende aus dem Somali-Unterricht oder eben die Lehrenden aus dem bosnisch-kroatisch-serbisch- und türkisch-Unterricht auch mit waren, mit denen es mehr diese Gewohnheit gibt, in den jeweiligen Sprachen zu sprechen. Also dass Nachfragen auch in diesen Sprachen passieren können. Dass, wenn zwei Kinder miteinander reden, der Sinn dieser Unterhaltung eben im Sinn dieser Unterhaltung liegt und nicht darin, ob es jetzt von außen ein Verbot oder Gebot gibt, in welcher Sprache das passieren soll. Und dass, wie wir uns Verständnis sichern oder wie wir uns neue Inhalte aneignen, in vielen verschiedenen Sprachen funktioniert. Und dass wir wie selbstverständlich englische Informationen aus dem Internet in ein nebenbei deutschsprachiges Gespräch übersetzen, erscheint uns nicht erstaunlich. Und ebenso wenig erstaunlich sollte es erscheinen, wenn sich zwei Kinder über Türkisch über die Lösung der deutschen Aufgabe verständigen. Man wird das wählen, was in dem Moment am effizientesten scheint. Und dazu braucht es, denke ich, manchmal den Schritt wegzugehen vom Effizienzgedanken. Und Dinge zu machen, die eine Stunde dauern, wenn es darum geht, Vokabular zu erarbeiten. Wobei eben, ich denke, ob man es jetzt in einer oder in mehreren Sprachen erarbeitet, dieser Erarbeitungsschritt ist gerade in der Volksschule immer ein ganz wichtiger. Und das dauert immer. Also, oder das ist immer Zeitaufwand und ist immer Mühe, um es nochmal aufzugreifen. Und ist aber einfach ein ganz wichtiger Teil, warum wir in die Schule gehen sollten. Ein unpolitischer Teil, weil da wird kaum jemand was dagegen haben. Ein unpolitischer Teil? Ich versuche jetzt wieder den Faden noch fertig aufzunehmen vom die Sprache als Sündenbock, die Sprache als Zugang zu weiterer Bildung, also als Selektionskriterium, als Integrationskriterium. Das sind so diese politischen Einflussnahmen. Aber gibt es auch etwas positiv Politisches und Sprache? Also ich meine, sind es immer easy? Gibt es auch was Gutes zu sagen? Natürlich. Nein, ich denke, es gibt ganz viele auch positive politische Beispiele, wie Sprache in der Schule verwendet wird. Und zum Beispiel diese Kooperation in dieser Schule, also die verschiedenen Lehrende zu einem gemeinsamen Projekt zu bringen und davon auszugehen, dass das quasi für alle Kinder interessant ist und dass es in dem Fall darum geht, was Neues aufzumachen oder auch neue Interessensfelder vielleicht zu zeigen und dementsprechend auch vielleicht neue Möglichkeiten zu eröffnen, zu sehen, dass es, ich möchte es jetzt nicht so reduzieren auf Berufsaussichten, aber natürlich spielt das auch mit, zu sehen, dass es so etwas gibt wie Umweltpädagoginnen oder Sprachwissenschaftlerinnen. Es hat auch politische Implikationen im Sinn von, das sind Möglichkeiten, die das Leben bieten kann. Es gehört eigentlich ins Wirtschaftsministerium, so wie die Bodenschätze. Die sind auch im Wirtschaftsministerium als Ressource. Durchaus. Also ich denke, gerade in dieser Wissensgesellschaft, aus der wir nicht, ja auch nicht raus wollen, ist es meines Erachtens ganz wichtig, gerade auch das in die Schulen zu bringen. Na, es wird ja jeder, dass das Wissen prinzipiell etwas ist, was erstrebenswert ist. Ja, aber da wird ja jeder nicken. In verschiedenen Sprachen. Jeder politischen Farbe wird da jeder nicken. Mhm. Vielsprachigkeit, Mehrsprachigkeit ist wichtig. Aber wenn es dann so weit kommt, dass eben Deutsch zurücktritt, dann werden schon manche nervöser. Ja, wobei es, glaube ich, tatsächlich ein Missverständnis ist oder ein sich auch recht wenig im Feld bewegen, dieses Gefühl, dass Deutsch zurücktritt. Es steht völlig außer Frage, dass ein österreichischer Schulabschluss auch dazu qualifizieren muss, sich im Deutschen vernünftig auszudrücken. Das ist aber, und ich denke, das ist das große Missverständnis, das hat auch nie jemand in Frage gestellt. Dass es nicht nur darum gehen kann, das nur auf Deutsch zu erwerben, das ist in Frage zu stellen. Und ich denke, es ist ein ganz eigentlich ein sehr absurder Zugang, während man auf der einen Seite fordert, dass Schule noch mehr und mehr Fremdsprachenkenntnisse und mehr Naturwissenschaften und also dieser Anspruch steigt, jetzt mit den Bildungsstandards oder mit egal welchen Initiativen der letzten Jahre, man in diesem Fall quasi künstlich versucht, etwas wegzunehmen oder Kenntnisse zu negieren. Das ist einfach auch kein sehr ressourceneffizienter Vorgang. Zu sagen, vergesst etwas, was ihr eigentlich schon könnt, ist nicht besonders schlau. Als Sprachwissenschaftlerin, wie wirst du weitermachen? Also in welche Gegenden wirst du, wo 10, 20 Jahre und was wirst du dann, wenn du dann in Pension gehst oder wird man dann fertig sein? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube. Also aber gibt's was eine große Sache, die du rausfinden möchtest? Oder Themen? Also ich muss sagen, diese mehrsprachige Schulgeschichte ist eigentlich schon mein großes Thema. Also, und ich glaube, dieser Antrieb zu verstehen, wie Sprache funktioniert im Sinn von, was Menschen damit machen oder warum Verhandlungen von Sprache so funktionieren, wie sie funktionieren, ist ja nicht nur mein großes Thema, sondern ist zumindest seit den 60ern das beherrschende Thema der angewandten Sprachwissenschaft. Insofern vertraue ich darauf, dass das auch für die nächsten 40 Jahre noch halten wird. Und das ist ja ongoing, oder? Ich meine, das wird ja nie fertig. Eben. Da will man auch nie fertig werden. Kann man nie fertig werden. Manchmal würde man sich schon wünschen, das irgendwann verstanden zu haben. Also so immer. Aber damit lebt man, mit diesem Bewusstsein, dass sich das weiterentwickelt und es kann sein, dass man jetzt mit etwas fertig ist und in der Zwischenzeit hat links überholt schon eine andere Geschichte, wie sich Sprache weiterentwickelt hat. Ja, ich denke, das ist einfach auch dem geschuldet, dass es sehr nahe an den Sprecherinnen ist. Also dass man nie, ich denke, das ist einerseits auch das, was sehr bestätigend ist. Das, oder das, was sehr schön ist dran, dass man tatsächlich über solche Projekte und auch über ein bisschen größere ausprobieren kann, was sich verändert, wenn man quasi in das System eingreift oder wenn man mit dem System interagiert und sich dann nicht nur Anregungen holen kann aus der Praxis, die es ja gibt. Also es gibt ja ganz viele Lehrende, die sehr spannende Dinge machen und wo ich manchmal das Gefühl habe, eigentlich brauche ich nur dort zu stehen und zu schauen und bekomme quasi vorgeführt, wie das funktionieren kann und möchte eigentlich vor allem davon erzählen, damit sich das vielleicht weiter verbreitet. Und auf der anderen Seite eben, was man selbst so in die Schulen bringt und wie das Einfluss nimmt auf vielleicht die nächsten Jahre. Und ich denke, in dem wird es einfach nie fertig werden. Und in der Geschichte, wie sehr Sprache auch manchmal Ungerechtigkeit ist oder wie sehr es Schwierigkeiten gibt in dem Bereich oder wie sehr dieses Recht auf Sprache nach wie vor immer wieder in Frage gestellt wird und in manchen Bereichen immer mehr in Frage gestellt wird, ist es, glaube ich, so, dass es durchaus noch viel zu tun gibt und man einfach schauen muss, Koalitionen zu bilden oder Kooperationen zu suchen und so irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene meines Erachtens. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich die Linguistik auch politisch positionieren muss, was sie, auch wenn wir gerade an den Wiener Standard denken, mit so etwa Ruth Wodak, die sich zum historischen und zur diskursiven Konstruktion von Gesellschaft ganz viel beschäftigt hat, oder mit Brigitta Busch jetzt, der es eben ganz stark um Mehrsprachigkeit auch als politisches Projekt geht, dann, und ganz vielen anderen, dann sind wir hier auch sehr gut aufgestellt, oder dann hat die Wiener Linguistik auch immer einen ziemlich prononcierten politischen Aspekt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil. Der politische Aspekt. Hm. Wenn ich als Physiklehrer etwas mit Sprache machen möchte, gibt es eine Hotline? Kann ich einen Sprachwissenschaftler bestellen? Oder zumindest so wie ein Astronauten in Amerika, die man bestellen kann, die kommen an die Schule. Aber wie mache ich das konkret? Ich muss wen kennen. Oder jo. Einfach mal anfragen. Einfach mal anfragen, und dann, denke ich, ist es am entscheidendsten, in welche. Also wir haben natürlich alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte auch. Also ist einerseits eben, ob es eher in Richtung Mehrsprachigkeit geht. Was für den Physikunterricht sicher auch ein großes Thema ist, ist das, was man als Fachsprachenforschung oder also Fachsprachenunterricht auch sehen würde. Das heißt, eben wie eignet man sich zum Beispiel die Wörter an, mit denen man in der Physik umgeht, wie funktioniert es, ein Experiment zu beschreiben, wie erschließt man sich diese neuen Wörter, die ja ganz oft so fast wie eine Fremdsprache sind. Wie geht es vielleicht um internationale Kooperationen, wo man nochmal einen anderen Schwerpunkt legen könnte? Also wie funktioniert Physik jetzt auf einer internationalen Ebene, oder wie, wenn es um Lingua Franca geht zum Beispiel, wie verständigen sich Physikerinnen weltweit miteinander? Das ist, denke ich, auch eine interessante Frage. Oder eine, die gebrochen im Englisch. Genau, oder eine, die auch, finde ich, gerade für Schülerinnen sehr relevant sein könnte, weil es ja bei all dem Sprachunterricht, den es in Schulen gibt, oft die Frage ist, wozu braucht man das, beziehungsweise wie kann sowas in der Praxis ausschauen? Und in der Praxis, egal ob wir jetzt von EU-Projekten reden oder von Foren oder so, ist das, was du als gebrochenes Englisch bezeichnet hast, oder das, was so eine Form von vereinfachtem Englisch ist oder so, halt oft auch die Sprache der Interaktion. Und ich denke, es wäre ganz interessant, das auch mal mit Schülerinnen zu machen, so im Sinn von, ihr lernt so Ideen von Korrektheit, die sind genau für den Kontext hier geeignet. Das ist möglicherweise anderes, als man braucht, um sich in einem Projekt zu verständigen oder so. Ich habe in einer Klasse im Abendgymnasium in Wien gesehen, da hat der Lehrer aus einem türkischen Was ist was das Sonnensystem kopiert mit den türkischen Beschriftungen und hat dann alle gebeten, es ins Deutsche zu übersetzen. Und die deutschsprachigen Studierenden konnten aufgrund ihrer Vorsachkenntnis das recht gut machen. Mhm. Aber plötzlich sind dann auch die türkisch sprechenden Studierenden zu Experten geworden für Detailnachfragen. Und für alle sehr interessant war, dass das Wort für Umlauf der Erde um die Sonne Döner heißt. Mhm. Döner für Drehen, für Umlauf. Ja. Und das ist schon sehr nett zu beobachten, wie sich da plötzlich Kreise schließen und wie dann auch Teile einer Klasse aktiv werden, die sonst einfach unter diesen Sprachraster durchfallen, weil sie einfach nirgendwo Halt finden, weil dieser Halt einfach nicht vorhanden ist. Ja, oder weil es manchmal einfach auch schwierig ist, den anzubieten. Das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist schon schwierig, das anzubieten. Also das liegt ja nicht unbedingt auf der Straße. Also, na, auch nicht, weil ich denke, dass es wirklich ein vernachlässigtes Kapitel der Ausbildung ist. Also sowohl in der AHS-Ausbildung ja. oder für weiterführende Schulen, als auch in der Ausbildung für Primar- und Sekundarstufen. Weil schwer ist es nicht. Also wenn es einmal sichtbar ist, es anzuwenden, funktioniert meistens sehr gut. Ja, und ich glaube, vielleicht ist die Furcht davor eigentlich das Schwierige. Weil ich denke, prinzipiell funktioniert es nicht unterschiedlich, als würde man quasi jeden anderen Inhalt erarbeiten wollen. Oder es braucht, glaube ich, für Beschäftigung mit Sprache manchmal nicht unbedingt spezifischere Sprachkenntnisse. Es braucht eher auch das Interesse dran und ein bisschen die Risikofreudigkeit vielleicht auch zu schauen, was funktioniert. So wie man sonst vielleicht mit einer Klasse schaut, was funktioniert und dementsprechend auch die Übungen adaptiert oder feststellt, es funktioniert gut, in Kleingruppen zu arbeiten oder nicht in Kleingruppen zu arbeiten. Genau das sind Überlegungen, die auch für dieses mehrsprachige Arbeiten passen. Ja, aber es macht dann auch politische Unruhe in der Klasse selbst, weil die Checker normalerweise sind, die also wirklich oben auf immer schwimmen, aufgrund ihrer Herkunft, Sprache und bisherigen Kompetenzen, plötzlich diese Rolle verlieren können. Und ich weiß nicht, ist das immer dabei? Das macht das Ganze so, wie sagt man, volatil. Ja. Das ist, damit muss man leben lernen, wenn man das macht. Ja, wobei ich glaube, eine große Rolle, die plötzlich in Frage gestellt wird, ist vor allem auch die der Lehrenden. Mhm. Weil außer in den seltenen Fällen, wo also die Lehrenden dann zum Beispiel in mehreren Sprachen sich so kompetent fühlen, dass sie das ohne weiteres machen können, es ja ganz oft auch heißt, diese Expertinnenrolle für Sprache. Ja. Und zwar wirklich für Sprache abzugeben und sich darauf verlassen zu müssen, dass andere und dann auch noch Schülerinnen plötzlich Expertinnen werden. Ja, ja. Und die ein Lehrer aus einer Mehrstufenklasse, die wirklich sehr beeindruckende Arbeit machen, macht die unter anderem, glaube ich, auch so gut, weil er für sich nicht in Frage gestellt fühlt dadurch, dass er nicht der Experte für alles ist, was in dieser Klasse passiert. Und es gibt dann in dem Sinn so eine Gelassenheit. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sehen, was die Kinder mitbringen oder können. Oder es nimmt quasi ein bisschen diese Auseinandersetzung mit Schule ist auch Wettbewerb zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen. Und es muss es nicht sein. Also ein gemeinsames Projekt zu machen, erfordert nicht unbedingt, dass die Lehrperson alles schon weiß. Aber ich denke, das ist nicht so leicht, auch mit sich auszumachen. Das ist auch etwas, was ich natürlich jetzt, wenn ich in Schulen komme, natürlich würde ich mir wünschen, in den Sprachen, die wir gesammelt haben, in jeder so sattelfest zu sein, dass ich ohne weiteres die Wörter aufschreiben kann. Natürlich ist es verunsichernd, das nicht zu wissen und sich darauf verlassen zu können, dass andere das können. Auf der anderen Seite ist es genau dieser Standpunkt oder diese Perspektive, die wir nun mal den meisten Sprachen dieser Welt gegenüber einnehmen. Da kann man nicht viel machen. Das ist nun mal so. Und das in gewisser Weise finde ich es auch ehrlich oder realistisch, das auch in die Schulen zu bringen. Also weg von der Rolle des Verlautbarungslehrers. Ja, vielleicht genau das. Na gut, Judith. Dankeschön. Gerne. Linguistik. Da gibt es schon ganz arge Sachen auch mit Grammatik und Chomsky. Und da kann dann echt überall mitreden, weil es so tief unten zugrunde liegend alles ist. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, Judith Burkhardthofer, vielen Dank. Sehr gern. Lob und Tadel, das war der Podcast gemacht in Wien. Lothar Budingbauer verabschiedet sich.